Die Bemühungen um eine Rettung der Quelle laufen auf Hochtouren. Bis zur Minute wird mit den Banken verhandelt. Das insolvente Versandhaus benötigt dringend Geld. Die Kredite sollen durch eine Staatsbürgschaft in Höhe von 50 Millionen Euro abgesichert werden, die sich der Bund und die Länder mit Quelle-Standorten Bayern und Sachsen teilen. Der Bürgschaftsausschuss des Bundes soll noch am Wochenende tagen. Bayern hat bereits gestern am späten Abend beschlossen, sich mit gut 20 Millionen Euro zu beteiligen, teilte Ministerpräsident Horst Seehofer nach einer mehrstündigen Sondersitzung seines Kabinetts mit. Die Banken erarbeiten den Entwurf einer Konsortiallösung, um die Finanzierung des Quelle-Geschäfts sicherzustellen. Ziel ist die Fortsetzung des bisherigen Factoring-Modells mit dem Ziel, der Quelle die Chance für einen Neuanfang zu geben, weil Insolvenzen auch die Chance für einen Neuanfang bilden. Das schließt auch den für Quelle überlebensnotwendigen Druck des Winter- und Weihnachtskatalogs mit ein, der gestern noch auf der Kippe stand. Mit der bayerischen Bürgschaft könnte der Druckauftrag noch im Laufe des Tages erteilt werden und die rund 8 Millionen Kataloge wie geplant übers Wochenende gedruckt werden. Mitarbeiterinnen am Standort Nürnberg reagieren erleichtert. Ja, super, es geht weiter. Naja, wenn der Katalog gerettet ist, dann heißt es ja noch nicht, dass die Quelle gerettet ist. Ich denke mal, dass es doch noch ein gutes Ende findet für uns alle. Dem Freistaat blieb nichts anderes übrig, als Quelle zu helfen. Das Unternehmen hat 10.000 Beschäftigte in Deutschland, rund 6.000 davon in Bayern, das Gros in Nürnberg und Fürth. Dort ist die Stimmung sowieso schlecht, denn bis heute hat die Region das Aus der Traditionsunternehmen Grundig und AEG nicht verkraftet. Quelle-Geschäftsführer Konrad Hilbers zeigte sich dankbar. Wir glauben, die Quelle hat eine Chance verdient. 6.000 bayerische Familien, 10.000 bundesdeutsche Familien sind heute dankbar, dass sie neben der Quelle stehen und uns eine Chance gegeben haben. Die millionenschwere Staatsbürgschaft hilft vor allem der Quelle Hausbank, der Valovis Bank in Essen, die nach der Quelle-Insolvenz im Namen des Versandhauses keine Zahlungen mehr tätigen durfte, um nicht zu sehr ins Risiko zu gehen. Erst mit den staatlichen Garantien ist der gut 20 Millionen Euro teure Druck des Katalogs möglich. Zudem muss Ware gekauft werden, wofür kurzfristig bis zu 30 Millionen Euro benötigt werden. Der vorläufige Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg ist zuversichtlich. Dass wir nach diesem Ergebnis den Geschäftsbetrieb der Quelle wieder aufnehmen und dann auch für lange Zeit fortsetzen können. Über dem Berg aber ist die Quelle noch nicht. Die Finanzspritze sichert dem Versandhaus vorläufig das Überleben. Ob die Rettungsaktion gelingt, wird sich laut Bayerns Ministerpräsident Seehofer erst in den kommenden Wochen zeigen. Ich bin froh über das Ergebnis, möchte allerdings darauf hinweisen, dass wir noch einen sehr, sehr schwierigen Weg vor uns haben. Dass niemand von uns eine absolute Garantie abgeben kann, dass die Ziele, die wir uns gesteckt haben, auch in der Realität tatsächlich erreicht werden. Allerdings, die Chance ist eröffnet und darauf kam es dem bayerischen Kabinett und allen anderen Beteiligten an.